Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Nicht erst mit Donald Trump. Kinogänger können seit Jahren schon einen intimen Blick in das Oval Office werfen, um die Geheimnisse der Politikmaschinerie zu entschlüsseln. Man denke etwa an die Serie House of Cards, in der Kevin Spacey als fiktiver US-Politiker das Handbuch des Machiavellismus aktualisiert. Unabdingbarer Bestandteil dieses brutalen Kartenhauses sind die Lobbyisten, die auf extrem hohem Manipulationsniveau dafür sorgen, das Interesse bestimmter Interessengruppen zu Gesetzen werden zu lassen. John Maddens neuer Film Die Erfindung der Wahrheit zeigt Jessica Chastain in dieser zwielichtigen Rolle. Sie ist die Beste aller Besten und die Schönste. Elizabeth Sloan. Perfekt sitzendes rotes Haar, knallroter Lippenstift, Business-Kostüm. Perfekt. Auch wenn sie immer wieder Pillen schlucken muss, um den Job Tag für Tag zu erledigen. Körperliche Bedürfnisse wie Sex werden mit einem Callboy erledigt. Diese Superlobbyistin funktioniert also bestens für ihre Jobs und ihre Auftraggeber. Was wir noch von ihr erfahren? Nichts. Sie ist einfach mit allen Tricks und aller Skrupellosigkeit ausgestattet. Ich weiß, was ich tue. Ihre selbst ganz, ganz sicher. Lobbyarbeit bedeutet Voraussicht, die nächsten Schritte deines Widersachers vorauszuahnen und Gegenstrategien zu entwickeln. Im Selbstbild von Miss Sloan, wie alle die arrogante Elizabeth in Washington und in ihrer Kanzlei nennen, erledigt sie den archaischen Job von Jagen und Erlegen. Wie in aller Welt hat sie das hingekriegt? Der Gegenpartei immer einen Schritt voraus zu sein, hat der Sieger. Und spielt seine Trumpfkarte, nachdem sie ihre gespielt hat. Es bedeutet, sie zu überraschen und sich nicht überraschen zu lassen. Die perfekte Strategin soll zu Beginn von John Maddens Thriller Die Erfindung der Wahrheit im Auftrag der National Rifle Association ein neues Waffengesetz verhindern, die beste für den härtesten Job. Doch sie düpiert ihre Auftraggeber. Auf weiblichen Stimmenfang zu gehen, dadurch, dass sie der Waffenlobby ein hübsches, reinweißes Rüschenkleid überziehen, ist so hohl. So eine Idee fällt nur einem Haufen alter Männer ein. Und dann, völlig unerwartet, wechselt Elizabeth Sloan auch noch die Seiten. Sie heuert bei einer kleinen Lobbyfirma an, die eben dieses verschärfte Waffengesetz durchsetzen will. Die Erfindung der Wahrheit ist ein Politthriller, in dem jeder Schritt des einen zum Vorteil oder Nachteil des anderen werden kann. Und die Rahmenhandlung, in die Regisseur John Madden seine Geschichte gesetzt hat, macht das von Anfang an klar. Denn Elizabeth Sloan ist zu sehen vor einem Untersuchungsausschuss, wo es um die Frage geht, ob die Superlobbyistin illegale Abhörpraktiken eingesetzt hat, um ihren Gegner quasi zu erlegen. John Maddens Film riecht wie ein Doku-Stück aus dem Washingtoner Umfeld. Dabei wirkt die Lobbyistin Elizabeth Sloan weniger wie eine lebendige Figur mit biografischem Hintergrund, sondern eher wie ein wichtiges Rad, aber eben doch nur Rad im Getriebe der Politmaschine. Am Ende erscheint die Story mit ihren dramatischen Wendungen, Verwicklungen, Überraschungen und Auflösungen unrealistisch, sprich wie am grünen Drehbuchtisch erfunden. Hollywood Erzählmaschine, aber quasi durchlöchert. Denn die Erfindung der Wahrheit hinterlässt das Gefühl, mehr als 2 Stunden lang in einem Kühlschrank verbracht zu haben. Die Räume, Büros, Gebäude, das gesamte Ambiente und die Menschen wirken kalt in ihrer grau-blau-eisigen Washingtoner Eleganz. Wie Maschinen, wie Algorithmen. Jessica Chastain ist dabei die perfekte Besetzung für Miss Sloan, denn diese Schauspielerin wirkt immer extrem kühl. Insofern gibt es eine Linie von der CIA-Agentin im Osama Bin Laden-Thriller Zero Dark Thirty, die Jessica Chastain spielt, bis hin jetzt zur Lobbyistin in Die Erfindung der Wahrheit. Gnadenlose Profis, beide. Der Eindruck des Unsympathischen will auch nicht schwinden, als am Ende von John Maddens Film ein ethisches Motiv aufflackert, das die Lobbyistin im Kampf fürs Gute angetrieben haben könnte, möglicherweise. Genauso könnte auch diese Version stimmen. Elizabeth Sloan hat ihren David-Kampf gegen Goliath in erster Linie unternommen, um mit einem Sieg in dieser aussichtslos erscheinenden Auseinandersetzung umso mehr die eigene Größe und Perfektion zu beweisen. Ein böses Psychogramm. John Madden zeichnet kein helles Bild unserer Welt, beziehungsweise der Macht zentral in dieser Welt, mit dieser Figur und ihrem Credo. Enden wir in der Sache als Gegner, vernichte ich dich wie alle anderen, erbarmungslos. Die Erfindung der Wahrheit, heute vorgestellt von Hartwig Tegeler, ab morgen im Kino.